Boys. Heute mit dem Dominik. Ja, hallo, mit dem Marcel und dem Martin. Jetzt breche ich das Ganze mal auf. Hallo, und mit dem Martin und dem Dominik. Ja, und der Martin ich durfte den Dominik noch nie begrüßen. Sag mal, Dominik. Ja, das ist der Sitzordnung hier geschuldet. Dominik. Ich gucke halt immer so direkt auf den Dominik und zu dir muss ich mich drehen und deswegen sage ich immer mit dem Dominik. Also muss ich mich drehen. Ja, aber selbst wenn du nicht da bist, darf ich Dominik nicht begrüßen, weil er ja mich begrüßt. Das musst macht du jetzt wenig Sinn. Du musst einfach auch mal auf den Bananenstuhl, dann geht es vielleicht. Auf den Bananenstuhl, ja. Ja, das beim Bananenstuhl muss ich immer an Dinge denken, die ich jetzt gar nicht ausführen möchte. Der Bananenstuhl sieht überhaupt nicht aus wie eine Banane. Erklär mal, warum ist das ein Bananenstuhl? So aus Bananenblättern, so geflochten, okay. Dieses Ikea-Ding, das so wippt und am Boden steht. Martin und ich sitzen auf einer Couch. Bananen stopfen wir. Jetzt könnte man noch so einen Kastagnettenmänner-Nummer machen, aber ich glaube, so spontan kriegen wir das nicht hin. Nee. Wir haben es auf jeden Fall jetzt geschafft, tatsächlich aufzunehmen, weil das habe ich gerade wieder verpeilt, wie das öfter mal so ist mit mir. Und wir verpeilen ja öfter auch mal Sachen, wie ich gerade schon sagte. Ja. Und gerade eben schon gemacht habe. Deswegen jetzt hier, was haben wir denn letztes Mal verpeilt? Eine halbe Stunde hat man mir gesagt, eine halbe Stunde darüber geredet, dass die passende Moll-Tonart zu C-Dur C-Moll ist. So einfach ist unsere Welt natürlich nicht. Wo kämen wir da hin? Also zu C-Dur gehört natürlich A-Moll, was ich... Natürlich. Ja, natürlich. Natürlich. Natürlich. Also das sind die mit den weißen Tasten. Mhm. Ja, also das sind die beiden Tonarten, die du auf weißen Tasten spielen kannst. Das hat das mit dem Quintenzirkel zu tun, wenn du mit C anfängst, bitte? Das hat das mit dem Quintenzirkel zu tun? Ich glaube schon. Also wenn du mit C anfängst und die Tonleiter hochspielst, dann ist das Dur. Wenn du mit A anfängst und die... So ein Leiter hochspielst, dann wird es Moll. Ich glaube, du hast recht. Also wir haben dieselben Töne, wir haben nur einen anderen Grundton genau. In dieser Tonleiter. Genau. Je nachdem, ob das jetzt Moll oder Dur sein soll. Und recht viel mehr wissen wir aber zur Musik nicht, weil ich glaube, wir spielen alle kein Instrument zum Beispiel. Nein. Naja, nee, ich spiele Musikbox. Musikbox. Aber das kann man alles in der Wikipedia nachlesen. Klugerweise. Eigentlich eh alles. Genau. Und sollte man auch tun, denn wir wollen ja auch einfach was lernen. Aber was man nicht in der Wikipedia nachlesen kann, ist die Geschichte mit der Udit, wo uns noch eine E-Mail erreicht hat mit nochmal der Frage, ob das jetzt wirklich so sei, dass man die Udit nicht mehr auslesen darf oder nur den Benutzer fragen muss in der aktuellen Policy von Apple. Und die Geschichte ist die, ich glaube, man darf es im Moment noch auslesen und verwenden, aber nicht übers Netz rausschicken in irgendeiner Form. Zumindest ist das, was bei Tweetbot passiert ist. Das Problem ist aber, dass die API zum Auslesen dieser Udit, also dieser langen Nummer, die man auch immer irgendwann mal raussuchen muss für irgendwelche Leute wegen allen möglichen Krams, die so in iTunes dasteht, wo die Seriennummer steht, wenn man irgendwie nochmal draufklickt. Diese Nummer kann man programmatisch demnächst nicht mehr auslesen, weil die API-Call zum Auslesen als deprecated markiert ist. Das heißt, er wird aller Wahrscheinlichkeit nach bei der nächsten Version einfach verschwinden und dann hat man einfach keine API mehr, um diese Zahl überhaupt zu bekommen, also um diesen String überhaupt zu bekommen. Und deswegen wird es wenig helfen, die auszulesen, aber nur intern zu verwenden. Ja, hinzu kommt ja noch, dass im Approval-Prozess halt erstmal nur geguckt wird, ob du die API benutzt und ich glaube, die überprüfen dann auch gar nicht, ob du das jetzt noch überträgst oder nicht. Also, höchstwahrscheinlich. Das kann halt gut passieren, dass du einfach nur die momentan noch funktionierende, aber deprecated API benutzt und da trotzdem nicht in den App Store darfst. Also ein sinnvoller Umgang damit ist, diese Nummer einfach nicht mehr zu verwenden, so zu tun, als gäbe es sie schon jetzt nicht mehr und dann halt entsprechend zu handeln. Ja, wir haben ja, das hatte ganz gut geklappt bei uns, habe ich festgestellt jetzt. So. Ja, wir hatten also ein bisschen Sorgen und das bis jetzt. Im Moment läuft noch alles gut, ja. Ja. Toi, toi, toi. Ja. Fangen wir an mit den Google-Themen, oder? Wir haben ja so einige Google-Themen gleich hier oben auf der Liste. Ja, es gibt Google Plus noch. Und sie haben, also erstens das, und sie haben mal was geändert, was ja schon lange nicht passiert ist. Und zwar, sie haben das Interface aufgehübscht. Aufgehübscht, ich weiß nicht, ob ich das so nennen würde. Ja. Verändert. Verändert. Ja. Am prominentesten ist mir aufgefallen, dass sie jetzt auch ein Cover-Image haben, so wie Facebook. Ja. Und es ist. Ah, dieses die Facebook-Timeline-Image meinst du an der Stelle? Genau, so dieses breite. Womit ja Parse angefangen hat, interessanterweise. Ach, echt? Ich dachte, bei Parse war das zuerst da und dann kam die Timeline von Facebook. Okay. Zumindest für alle dann. Und jetzt auch in Google Plus. Ja, und die Hauptspalte ist schmaler geworden. Hm. Ist natürlich jetzt für dich eher ungeeignet, so mit deinen langen Posts manchmal. Ja, es ist eher für dich ungeeignet mit deinem großen Bildschirm. Weil dann hast du, also da ging heute auch ein schönes Bild übers Netz, wo jemand Google Plus auf seinem großen Bildschirm drauf hatte und dann so die Hälfte des Bildschirms war White Space und er hat eine Topfpflanze davor gestellt und hat gesagt, endlich habe ich Platz für meine Topfpflanze. Ja, ist auch was alles dran, aber ist bei Facebook auch nicht besser, oder? Also ich sehe, das Interessante ist, ich habe einen Post gelesen, dass das ja vor allem dafür designt ist, damit man das besser mit Touch bedienen kann. Wenn ich Google Plus allerdings auf meinem iPad aufmache, habe ich sowieso nochmal ein anderes Interface. Ja, das ist wahrscheinlich für Android-Tablets. Und ich muss sagen, mir ist der Unterschied jetzt gar nicht so wahnsinnig aufgefallen. Es liegt aber daran, dass ich halt nur zweimal die Woche in Google Plus habe. Reingucke. Was heißt nur? Ich denke, du bist Power-User bei Google Plus. Ich habe zweimal die Woche ist er Power-User bei Google Plus. Ja. Also, sie versuchen irgendwas, aber ich weiß nicht genau, was damit geplant ist. Ich glaube, die Sharing-Funktionen also intern sind wieder besser geworden. Hm. Ja, sie bezeichnen es ja selber als so auf den Weg zu einem einfacheren und schöneren Google. Ich wieder gemerkt habe, du sagst, ich bin Power-User und vielleicht stimmt es ja, ich habe diese Woche zweimal was gepostet. Was ich wirklich gemerkt habe, Google Plus ist für mich immer noch das beste Tool, um Kurzdiskussionen zu führen. Okay. Also wo du dann einfach 3, 4, 5, vielleicht 10 Posts hin und her hast, um mal einen Sachverhalt zu vertiefen. Das geht mit Twitter für mich nicht, in Blogs ist es auch zu behäbig, bis die Kommentare dann freigeschaltet sind. Das funktioniert mit Google Plus gut. Hm. Warum ich gerade so gelacht habe, ich bin mal wieder reingegangen in Google Plus, jetzt auf dem iPad mit dem komischen anderen Interface und dann kriege ich den Dialog Find Friends. Google Plus is more fun with friends. Ja. Und das finde ich, also die ganzen Freundeskommentare finde ich immer recht lustig, aber ich habe ja sogar welche. Du hast Freunde? Auf Google Plus. Achso, auf Google Plus. Hast du ein neues Google Plus Interface? Ich habe auch den alten Kram hier. Aber der ist total halt blöd ist auf dem iPad. Tja. Weil du zwischen What's Hot und Nearby switchen kannst, aber nicht zu den Sachen, die dich interessieren. Ja, stimmt. Das war halt ein ganz schlimmes Interface. Ja. Ja, das ist halt so das mobile Interface fürs iPhone eigentlich. Ja. Und das kriegt man hier halt auch. Und dann habe ich noch einen Artikel gelesen, dass das Problem von Google Plus ist, dass die ihren Erfolg daran messen, wie viele Leute sich registriert haben. Und das ja eigentlich ziemlicher Schwachsinn ist, weil es geht ja nicht darum, wie viele Leute sich auf einer Plattform registrieren, sondern wie viele Leute die Plattform benutzen. Ja, so die sogenannten DAUs. DAUs? Mhm. Daily Active Users. Aber DAU ist aber Facebook benutzt da als Metrik die Daily Active Users und das sind auch DAUs. Okay. Lustigerweise. Mhm. Okay. Genau, also das ist passiert bei Google Plus. Anscheinend haben sie ihre Plattform noch nicht aufgegeben. Ich weiß nicht, mit dem Loslassen hat Google ja grundsätzlich ein Problem. Ja, ich habe ja damals keine Wave-Einladung bekommen. Hm. Trotz 5 Invite-Codes oder so. Wie lang hat denn es da gedauert, bis es tot war? Ja, das ist jetzt also gerade ebenso wirklich endgültig am Abnippeln. Ich habe jetzt gerade eine Mail bekommen, dass irgendeine meiner Waves, die ich mal abonniert habe, jetzt umgezogen ist auf irgendeinen neuen Public Hoster. So. Ich wollte gerade sagen, das war ja alles Open Source, insofern könnte es ja weiterleben irgendwo anders. Oder? Ja, also wie gesagt, ich habe irgendwie eine Wave abonniert gehabt mit irgendwie iPhone-Entwickler-Zeug. Die hat gerade jemand umgezogen und dann hat Google mir auch so eine Nachricht geschickt von wegen hier so, du hattest diese Wave mal abonniert, die ist jetzt irgendwie hier in Hintertupfingen auf dem Server. Kannst du wieder vorbeigucken. Naja, also mein Fazit zu Google Plus nach fast einem Jahr ist, es ist nicht Facebook, es ist nicht Twitter, es wird beiden keine Konkurrenz machen, es ist eine kleine Nische irgendwo dazwischen. Hm. Ja. Hm, hm, hm. Und es ist noch aktiv genug, dass es sich eben lohnt, dann einen kleinen Diskussionsbeitrag da reinzuschreiben. Ganz im Gegensatz zu Subjot, Auf Subchat war ich. Naja, Subchat ist ja tot. Leider seit Ewigkeiten nicht mehr. Da war selbst der Dom seit Monaten nicht mehr. Oder nicht. Ich nicke jetzt nur, damit ja, ich mich ja. nicht. Mist. Damit du nicht weinen musst. Ja, ich habe das nur noch mal aufgewärmt diese Woche, falls Twitter mal verkauft wird. Falls Twitter mal verkauft wird. Yahoo. Ja, aber was ich noch gelesen hatte, wo ich wirklich lachen musste, ist, Orkut hat irgendwie auch ein neues Design bekommen. Zumindest nicht wirklich ein neues Design, aber man kann jetzt da einfacher YouTube-Videos sharen. Das fand ich voll toll. Ja. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Ja. Dieses Orkut. Okay, ich oute mich. Ja. Du hast noch einen Orkut-Account. Was ist Orkut? Ach so. Ja, das war früher mal so ein Social Network von Google, nicht? Und Also das war Schwerpunkt? So, keiner. Keiner. Also Schwerpunkt, es macht überhaupt keinen Sinn, weil du hattest. War das das, was in Südamerika so erfolgreich war? Immer noch jetzt ist. Ja. Aha. Aber, okay, gut. Aber ansonsten, also es war so ein 20%-Projekt bei Google und es gab schon Friendster, glaube ich, zu dem Zeitpunkt und so. Also ein paar von diesen sozialen Netzwerken gab es schon und das war halt dann irgendwie so Orkut. Und man konnte halt nichts irgendwie sinnvoll machen, großartig, außer sich in Gruppen, also seine Interessen irgendwie, so wie jetzt die Circles auch, nur dass man sich geoutet hat, in welchen Gruppen man so ist. Mhm. Und jenseits dessen ging wenig. Ja. Also noch aus der Prä-Social-Network-Ära, oder? Ja, man hätte das auch schon praktisch aufgreifen können und damit was machen, aber das haben sie dann nie gemacht. Aber sie haben es auch nie abgeschalten. Mhm. Mhm. Nun ja, nun ja. Außerdem, gleich frisch nach unserem Podcast, kam von Google noch Neues. Also genau, letzte Google Woche. Macht ja auch noch andere spannende Dinge. Ja, weiß nicht. Also Google X oder Google X hat da irgendwie spannende Dinge vorgestellt. Wobei Dinge auch übertrieben ist, glaube ich. Sie haben ein Video ins Netz gestellt, was gut auch so vor 5 Jahren im Netz hätte sich tummeln können, als so wie unsere Welt in 20 Jahren aussieht. Hm. Wir reden von den Google Glasses. Google Glass. Ja, ja, das ist so dieser Glasblock, ist irgendwie so, das ist das halbe Logo davon. Google Glass. Okay, genau. Was ist es? Buzzword? Nenne das Buzzword, Martin. Heads-up-Display. A. Augmented Reality. Ja, richtig. Also, ja, weiß nicht. Ja, was ist es denn dann? Es ist ja nicht Augmented Reality. Ja, okay. Es ist Augmented, nein, es ist eine HUD sozusagen. Ja, sag ich doch. Ja. Ja, hast du mich jetzt. Ja, sehr schön, genau. Also, es werden Informationen in eine Brille hineingespiegelt oder ins Auge, keine Ahnung. Ja, auf so ein Display. Auf ein Display. Und das ist vor dem Auge. Genau. Was kann's? Das ist so ein aufgebohrtes Siri, oder? Im Prinzip ja. Also dieses Konzeptvideo zumindest, da sieht man halt dann, zuerst guckt er aus dem Fenster und dann wird einem eingeblendet, wie das Wetter gerade ist und dann kriegt er irgendwie dann ein SMS und dann wird die eingeblendet und man kann da gleich antworten und so. Und aber es ist sprachgesteuert, also er läuft durch die Straße und labert vor sich hin. Labert in seine Brille und seine Brille schickt dann SMS und E-Mails und was nicht alles. Ja. IMs, Twitter, keine Ahnung. Ja, und das ist halt so ein Konzeptvideo, das mit dem eigentlichen Produkt im Moment noch extrem wenig zu tun hat, beziehungsweise so das Produktdesign, was sie im Moment so damit auf dieser Seite haben, ist im Endeffekt so ein kleines Glasdisplay auf dem rechten Auge ein bisschen höher und hat dafür ein komplettes Brillengestell dabei. Und in dem Video passiert halt alles immer in der Mitte und komplett über den kompletten Bereich. Und das klappt halt alles nicht, wenn du nur rechts oben so ein bisschen ein paar Icons hast. Oder das ist auch oft ziemlich verstörend, wenn du nur was mit einem Auge siehst. Also zumindest, wenn du mit beiden Augen sehen kannst. Das könnte es sein, aber ich hätte mir ja zumindest erwartet, dass in diesem Konzeptvideo dann drauf eingegangen wird und das dann irgendwie nur rechts oben im Bildschirm passiert und da realistische Dinge passieren in irgendeiner Form. Ja, es ist ja wieder so ein Video, wie es auch Microsoft gerne macht zu der Technologie, also zu Courier zum Beispiel. Also das, wobei Courier gab es dann irgendwann einmal in gewissen, also Teile davon gab es zumindest so. Mal. Okay, was aber war es ist das? Halt, Courier war das Tablet von? Nee, dieses Klapptablett, oder? Klapptablett, also auch. Guckt's nach. Okay. Oder meinst du Origami? Scheiße. Es geht auf jeden Fall um Sachen, die fernab von dem sind, was es dann am Ende wird. Genau, und zwar noch wirklich so fernab, dass sie einfach mal alle Ideen reinschmeißen, was denn schön wäre. Und das hat er dieses Video mehr oder weniger gemacht. So, ich telefoniere mal kurz, ich zeige jemand anders, was ich gerade sehe. Und ja, und in der Hinsicht ist es dann wieder total uninnovativ, weil wie gesagt, die Ideen sind ja überhaupt nicht neu. Ja. Also der interessante Aspekt ist doch, oh, das macht jetzt jemand wirklich. Also das wäre das Spannende an der ganzen Sache. Ja, also ich frage mich halt, wie groß die Lücke zwischen dem Konzeptvideo und der eigentlichen Hardware ist. Und die ist halt momentan, glaube ich, noch sehr groß, gerade wenn du so überlegst, eben ein Display über einem Auge im oberen Drittel. Und das ist, glaube ich, schon weit weg von dem, was man da sieht in dem Video. Und inwieweit das dann noch cool ist, weiß ich nicht. Ja, also ich hätte schon gerne so eine Twitter-Laufleiste hier oben rechts, ja. Aber ich weiß nicht, ob das sich so verallgemeinern lässt. Also ich kann mir da nahezu nichts vorstellen von dem, was im Video passiert ist, dass man das wirklich auf dieses kleine Display in der Situation macht. Also mal eben schnell die Map dahin aus dem Netz holen, Kontext aware, wo ich gerade bin und mir zeigen, wohin ich laufen muss. Selbst das ist rechts oben. Irgendwie wirkt es popelig. Das könnte nicht so... Also alles, was da gemacht wird, ist irgendwie Hype generierend für ein Produkt, das komplett unklar ist, ob das noch in irgendeiner Form in Erscheinung tritt und wenn, wie es dann aussehen wird. Also die Gerüchteküche sagt ja irgendwie, sie wollen im Dezember schon irgendwie Hardware releasen angeblich. Genau, aber dann kommt dann danach die Software und wahrscheinlich nur mit Android-Phones so in Kombination könnte ich mir vorstellen, also dass sie da komplett ein eigenes Gerät machen, auch nicht. Und, so und das ist ein ganz anderes Ding. Bluetooth-Headset. Genau, nur mit einem Display noch drauf und dann kriegt man halt so ein bisschen Notifications da ins Auge geschnalzt. So. Ja, aber also ich finde das schon interessant. Ja, aber also da bin ich echt der Meinung, da musst du halt auch eine schicke Brille machen. Da kannst du nicht irgendwie so ein Monster, also peinliches Design-Ding und dann buchen sie noch irgendein Model, was dann debil dazu lacht, was wirklich nicht zusammenpasst. Also das fand ich auch sehr seltsam. Ja, schwierig. Schwierig. Ja, und vor allem so doof gedacht. Ich meine, da könnte man doch jetzt wirklich einfach mal so ein Ansteckteil für Brillenträger machen. Gibt's ja genug unter den Nerds. Nee, ja, aber vielleicht will man ja gerade von diesem Nerd-Image weg. Ja, keine mit Ahnung. Mit einer Handbrille. Also so mit Leuten, zielgruppengerechtem Marketing war Google noch nie so gut. Aber das Interface fand ich ganz nett. Optisch. Ja, also dieses Interface, das nie irgendwie, also das komplett realitätsbezugslos ist. Weil es gibt ja keine Hardware auf der Auf jeden Fall ist natürlich spannend, wenn irgendwann sowas kommt. Selbst wenn es mies kommt, dann kommt es von jemand anderem dann vielleicht besser und interessanter. Ja. Also ich hätte gerne so eine Twitter-Laufleiste, das würde mir schon reichen eigentlich. Mhm. Gibt es da eigentlich, jetzt ganz blöd gefragt, das könnte man ja schon ganz simpel machen, eine Audiolaufleiste? Eine Audiolaufleiste? Ja, sowas kannst du ja als App schon umsetzen. Könnte man ja. Gibt's glaube ich noch nicht. Weil einen Knopf im Ohr zu haben, wenn du rumlatscht, das ist ja jetzt nicht ungewöhnlich. Hm. Und dann da deine Tweets eingespielt zu bekommen als Stream? Könnte man, ja, keine Ahnung, ob es was für andere, also für iOS kenne ich jetzt da nichts. Also, programmiert das mal. Wir sehen uns im Handelsblatt dann wieder. Genau. Wenn ich euch verklage. Das Handelsblatt. Das Handelsblatt haben wir nicht auf der Liste. Dafür kommen wir jetzt gleich weiter zum Instagram-Thema, das ja die Woche irgendwie dominiert hat. Zuerst hat Instagram einen Android-Client released und irgendwie die Welt schrie auf und alle Hipster treten sich im Kreis und fassen sich an die Stirn, weil sie jetzt nicht mehr auf ihrem iPhone total hip sein können. Also das Instagram benutzen sowas, können. Sowas ist so, das kann ich so wenig verstehen, dass man sich aufregt, dass jemand anderes was bekommt, was man selber schon hat. Ja, weniger exklusiv, ist voll uncool jetzt. Ja, und jetzt ist es noch uncooler geworden, weil es hat Facebook gekauft. Ja, und da muss ich jetzt eine blöde Frage stellen. Ich glaube, die hat sich schon fast beantwortet, aber Instagram hat überhaupt nichts mit Instapaper und Instacast zu tun, oder? Nein, das hat alles nichts miteinander zu tun, außer dass es mit Insta anfängt. Aber Instapaper und Instacast haben was miteinander. Nee. Auch nicht? Nee. Okay. Also es ist nicht so wie so ein spezifisches Label wie Kinder. Oder Omni. Ja, nee. Okay. Ja. Aber Facebook hat Instagram gekauft und seitdem benutze ich es jetzt wieder. Weil du darauf hingewiesen wurdest, dass es das gibt noch. Ja, eben. Also erstmal habe ich mich überhaupt wieder daran erinnert, dass das eigentlich gar nicht so schlecht war. Und dann habe ich mir gedacht, so jetzt, wo es endgültig nicht mehr cool ist, kann man es eigentlich auch benutzen. Das hattest du mit noch irgendeiner Sache, oder? Nee, das war Instagram. Ja. Nee, also ich muss mal jetzt abwarten, wie das weitergeht mit dem Facebook-Ding. Es schreien jetzt schon alle von wegen hier Datenkrake und jetzt wird alles schlimm, weil Facebook jetzt irgendwie das gekauft hat, aber keine Ahnung, ob das wirklich, ob sich da was verändert. Andere Datenkrake. Ja. So der Instagram-Webservice, der damit dranhing, war ja auch dann von. Also mir wäre es lieber, wenn die kleineren Unternehmen kleinere Unternehmen bleiben und mit den anderen Unternehmen Schnittstellen sich schaffen. Naja, aber wenn man da so eine Milliarde Dollar auf den Tisch hat. Ja, ich weiß, ich finde das keine gute Entwicklung. Und dann geht Facebook pleite und schon gibt es lauter Facebook-Nerds, die dann von Kurt Beck gerettet werden müssen. Eine Facebook-Auffanggesellschaft. Wahrscheinlich ja, Transfergesellschaft mit Anschlussverwendung für Facebook-Nerds. Für, ja, 1 Milliarde Dollar gezahlt, gekauft, wird jetzt da eingebaut. War ja irgendwie so eins der größten Social Networks, was mich dann auch gewundert hat. So Instagram. Nach Twitter und Facebook und Google Plus wohl eins der größeren. Fand ich interessant als Information, so hätte ich nicht gedacht. Ja, diese Foto-Community-Sache, da war ich sowieso noch nie so drin. Also Flickr hat da ja auch ein paar Funktionen. Spricht halt auch einfach auch nochmal andere Leute an. Ja, definitiv. Aber Instagram war halt weit größer oder ist weit größer als Flickr und das hätte ich gar nicht gedacht. Das war mir auch nicht so klar. Ja gut, Flickr ist ja auch am Abdanken jetzt. Hast du Instagram schon mal benutzt oder häufig benutzt, Dominik? Nee, ich habe es mal kurzzeitig benutzt, aber ich war nicht so scharf drauf, jetzt bei denen dann auch die Fotos zu hosten und sowas zu machen und ja, habe ich da wieder weggepackt. Dann irgendwie dann, ich habe diese ganzen Kamera-Apps so Klick, Effekt, ja, das macht wenig, macht mir wenig Freude. Ich mache einfach so Fotos. Mit Fotobooth. Mit Fotobooth, hat macht Spaß. Ja, Spaß haben manche Firmen nicht. Da haben wir jetzt irgendwie gleich zwei im Programm, denen es nicht so super geht. Anfangen tun wir mit Sony. Ja, die PlayStation 3 4. Nachfolger kommt ja nicht. Ja. Wie, was? Orbis und so. Was, ja. Wie, was? Nee, das ist nur Dominiks, Dominiks du hoffst noch. Dauernde Prophezeiung, dass es keine PlayStation 4 oder ähnliches geben wird. Aber was war? Sony hat irgendwie eine Notfall-Pressekonferenz einberufen, weil es Rekordverluste gab und die Verluste waren irgendwie noch dreimal höher als das, was sie projiziert hatten. Und dann saß da der Kassierer und hat so die Story vom Pferd erzählt und wie man jetzt Sony wieder wirtschaftlich bekommt. Und dass alles besser wird irgendwann bald. Ja, und welches Pferd ist es denn? Ja, erstmal einen Haufen Leute entlassen. Irgendwie 10.000, glaube ich. Also 6% der ganzen Angestellten. Mhm. Und dann, das ist schon krass. Ja. Einfach mal 6% aller Angestellten entlassen. Ist schon eine Menge Holz. Jeder 20. Mhm. Eieiei. Da möchte ich jetzt nicht arbeiten gerade. Ja, vielleicht würdest du das ja auch dann nicht mehr. Oh. Ja, und dann meinte er halt noch so, ja, Medizinprodukte sind bestimmt was, wo wir wachsen können in Zukunft. Und Sony wird jetzt Siemens. Woran hapert es denn momentan? Sind es eher die Hardware-Sachen? Oder? Es ist wohl hauptsächlich so die TV-Sparte, die massiv Verluste einfährt. Mhm. Also es ist wohl generell so, dass sich weniger Fernseher verkaufen. Also Sharp und wer macht noch? Samsung? Weiß gar nicht. Ja. Haben irgendwie auch so ein bisschen Absatzprobleme mit Fernsehern. Aber Sony noch mal mehr. Und auch sonst hat Sony jetzt nicht so die super Umsätze. Also irgendwie alles außer Sony Computer Entertainment ist, glaube ich, so ein bisschen prekär. Ja, und Handys wollen sie irgendwie noch mehr verkaufen, weil da ist irgendwie auch Wachstumsmarkt. Und, da kommen wir gleich noch. Und außerdem dieses 4K, das soll auch Sony retten. So, weil irgendwie jetzt müssen ja alle jetzt nochmal ein neues Ding kaufen, weil 1080p ist jetzt nicht mehr genug. Weil jetzt kommt ja die 4K-Auflösung und so und da wird jetzt schon drauf gehofft, dass das dann der nächste Messias ist. Weil wir wollen alle das, was man mit einer Red-Kamera aufnehmen kann, auch Pixel für Pixel sehen können. Ja klar, da kommt dann Blu-ray Super HD und super. Das können sie ja mal ganz schön knicken, dass es bald passiert. Also das ist momentan schon in der Ausrollphase, soweit ich es verstehe. Ja, also die überlegen da schon, wie sie das jetzt in den Markt reingepusht bekommen. Oh Mann, das klappt doch nicht. Das klappt doch überhaupt nicht. Es hat doch lang genug für HD gebraucht, überhaupt irgendwie jetzt Fuß zu fassen und überhaupt anerkannt zu werden. Jetzt, meine Eltern haben inzwischen einen HD-Fernseher auch, aber die Größe und die Flachheit ist immer noch die Begeisterung, nicht die Schärfe. Die könnten da auch SD drauf gucken. Ja, das ist sowieso immer so erschreckend, dass die meisten Leute es gar nicht sehen, dass es HD ist. Ja. Nun ja, Sony, ja, mal gucken, wie das weitergeht. Das sieht nicht so rosig aus, gerade bei denen. Leider. In manchen Dingen leider, in manchen Dingen selber schuld. So. Naja, also so ganz grundsätzlich ist halt so, wäre Sony noch so ein bisschen Konkurrenz, gerade wenn Apple jetzt auch in den Fernsehermarkt reinwachsen will vielleicht. Und wenn die schon vorher wegbrechen, dann ist das auch nicht gut. Ja. Naja, aber der Fernsehermarkt ist wirklich groß. Und Sony hat jetzt nicht den Platz herrscht da wirklich, finde ich, bei Fernsehern. Ja, das ist schon einer der größeren Hersteller. Ja, aber da gibt es noch genug. Mal sehen. Nicht gut geht's auch Nokia. Ja. Das ja schon länger, aber jetzt richtig. Ja, so ordentlich nochmal. Aktie ist, die mussten eine Gewinnwarnung auch aussprechen nochmal. Aktie ist 18% runter, was ja für so ein börsennotiertes Unternehmen schon ein Problem darstellt. Und warum jetzt eigentlich so? Gibt es einen Anlass? Also ist dieses Lumia 900, das sie da irgendwie versemmelt hatten, ist das da Anlass für gewesen oder ist das irgendwie anderweitig? Ich glaube, dass das Lumia 900 durchaus mit reinspielt, weil halt so diese komplette, wir steigen jetzt in dieses Windows Phone Geschäft ein, um Geschichte ja schon, glaube ich, bei den Analysten auf ein gutes Ohr gestoßen ist und dass sie jetzt so einen Flop machen mit dem Lumia 900. Also das Lumia 900, ich habe ja vor kurzem erzählt, dass ich das Lumia 800 mal in der Hand hatte mit dem OLED-Display und so. Mhm. Und das Nachfolgermodell ist jetzt Ostern rausgekommen. Okay. Und in Amerika haben sie dann einen Bug in der Software gehabt, dass keine Verbindung zum Telefonnetz aufgebaut werden konnte. Oje. Weder Daten noch telefonieren, was natürlich eine sehr, sehr peinliche Nummer ist. Woraufhin sie dann den Kunden $100 einen Gutschein gegeben haben und ein Update hinterher gejagt haben, so, ich glaube, 3-4 Tage oder so hat es gedauert, bis sie mit dem Update dann dahergekommen sind, also nicht so lange eigentlich. Ja. Und naja, aber so ein Telefon verkaufen, das nicht telefoniert, das ist schon genau. Ungut. Und dann gerade so Flaggschiff-mäßig, weil das Lumia 900 war ja so das Beste jetzt und viele haben darauf gewartet, auch derjenige, bei dem ich das Lumia 800 getestet habe, auch eigentlich wollte er auf das 900er warten, aber konnte halt jetzt irgendwie sein altes Telefon nicht mehr aushalten vorher. Ja, und an sich verkaufen sie halt nicht so dolle auch. Also es war ja vorher schon, also wie diese Konferenz mit Microsoft war ja auch schon so eine Hilfestellung eigentlich und wir reißen jetzt das Ruder rum und viel hat sich seitdem nicht getan. Ist so ein bisschen das Problem. Ja, tja, und Nokia. Ja, ja, ja. Leider sieht es nicht gut aus für Nokia. Du kamst heute an und meintest, die iTunes Store-Gedöns-Regeln haben sich wieder mal geändert. Ich habe das gar nicht mitbekommen bisher. Ich musste halt nochmal wieder auf Accept drücken, bevor ich mein Passwort eingeben konnte, um Updates zu laden, die dann nicht durchkommen, weil mein iTunes Wi-Fi Sync. Ich mache das mittlerweile so automatisch, ich kriege das gar nicht mehr mit, glaube ich. Ja, und ich habe mir gedacht, ich will es mir nicht durchlesen. Weil das sind immer die kompletten Geschäftsbedingungen, die man da durchlesen könnte. Also habe ich mal geklickt. Und dann habe ich im Nachhinein doch gedacht, was habe ich denn jetzt eigentlich akzeptiert mal wieder? Weil in der Vergangenheit war es ja zumindest so, dass meistens irgendeine Art von Angebot damit dran hing. Ja, irgendwie Filme ausleihen, iCloud, sonst irgendwas. Ja, und deswegen habe ich mal in das Twitter gerufen, das hat zurückgerufen und einen Artikel von der iFun geliefert, was sich geändert hat. Und und das sind eigentlich Kleinigkeiten an der Stelle, also wirklich nichts zu Großes. Es gibt irgendwie eine Änderung in der Formulierung, wann es Geld zurückgibt, wenn der Download nicht mehr verfügbar ist, nachdem er schon gezahlt hat. So, das war vorher ein bisschen anders formuliert, ein bisschen komplizierter, jetzt ist es kürzer formuliert. Was ist da der konkrete Fall? Ich kaufe eine App und dann ist sie gleich nicht da oder dann ist sie irgendwann später mal weg? Ich kaufe eine App und ich habe es noch nicht downgeloadet. Das ist der Fall. Es gibt ja den Fall ganz oft, du kaufst die App und sie hat über 20 MB. Dann kannst du ja erst später downloaden und genau dann wird sie gepullt. Ach so. Also stell dir vor, du kaufst I Am Rich Für 999 Dollar. Hm. Dann ärgerst du dich schon. Oder dasselbe halt mit Medien auch. Ja, so. Kann ja, ja auch sein, dass der Film dann irgendwie zurückgezogen wird, weil, was weiß ich. Genau, das war die eine Geschichte. Die anderen war die Bedingungen, unter denen Apple dir das Konto kündigen kann, haben sie jetzt nochmal so ein bisschen gelockert. Also deutlicher formuliert, dass sie es einfach machen können, so. Ja. Wenn man das so lesen mag. Jeweils die deutschen Texte, ich weiß nicht. Das klingt auch ein bisschen landesspezifisch an der Stelle. Und dann haben es. Das kann natürlich sein, dass ich es deswegen nicht mitbekommen habe, weil ich habe einen US-Account. Ah, genau. Ja, war nur die deutsche Geschichte. Dann noch zwei Passagen haben sie rausgenommen. Und eine, die irgendwie explizit formuliert, dass sie, wenn was vernünftigerweise notwendig ist, Strafverfolgungsbehörden und Ähnlichen die Daten geben. Ja, also dass sie die Daten im Endeffekt rausgeben, wenn das notwendig ist. Das haben sie gestrichen. Ich weiß nicht, was das fürs deutsche Recht bedeutet. Ja, ob da, wenn da keine Vereinbarung drinsteht, das sowieso klar ist, dass es geht oder nicht. I don't know. Vernünftigerweise notwendig. Ja, ja, das war immer die Formulierung, die da drin stand. Und das haben sie das klingt auf Englisch wahrscheinlich besser. Und dann haben sie, weiß gar nicht, ich glaube, das ist so juristisch. Ja. Und dann haben sie noch eine Passage rausgenommen, die im Endeffekt formuliert, wir übernehmen keinerlei Gewährleistung für die Apps, die ihr downloadet und was sie tun und ob die funktionieren überhaupt und sowas. Mhm. Das haben sie auch gestrichen. Wahrscheinlich hilft es ihnen nichts. Ja. Es gibt ja in diesen AGBs, die jeder von jedem kopiert, für Software irgendwo die Passage von wegen, du darfst meine Software nicht in Atomkraftwerken einsetzen. Da frage ich mich immer noch, wie ist das da rein diffundiert und hat das überhaupt irgendwelche rechtlichen Grundlagen? Ja. Ich glaube, das ist so ein Meme, das sich da reingefressen hat in diese AGBs, die jeder von jedem kopiert. Ja, aber das war's dann schon. Also im Endeffekt ändert sich nichts Entscheidendes. Mhm. Ich wollte eigentlich wissen, ob sich irgendwelche neuen Angebote da drin verstecken oder nicht, und es scheint nicht so. Ja, ja. Ja. Hauptsache abgenickt. Wir haben sogar Apple-Themen diese Woche. Also das war ja gerade schon eins und das, nee, so ein halbes zumindest. Und das nächste ist noch eins, nämlich der Onkel Tim, also der Koch, der spricht auf der All Things Digital, wohl auf der Keynote, also so zur Eröffnung. Keine Ahnung, was er da erzählt, ob das jetzt so ein bisschen, ob es da was Neues gibt auch oder ob das einfach nur so ein Hallo, ich bin der Tim und ich mache irgendwie tolle Sachen bei Apple Talk wird, aber klingt ja einmal sich ganz interessant. Und das ist auch genau 5 Jahre her, seit Steve da war. Echt? Mhm. Da war ja, das war 5 Jahre, ja. Als er mit Bill diskutiert hat, ja. Mit Bill Gates. Ja, aber es ist eine Keynote, das ist nicht so ein Diskussionsding. Genau, es ist also so eine Eröffnungsveranstaltung zumindest. Ich weiß nicht, ob man es Keynote nennen will, aber er eröffnet die Veranstaltung auf jeden Fall. Ist ein seltsamer Move für Apple, oder? Also, wenn sie da einfach nur eine Produktvorstellung machen, so wie sie sonst Keynotes auch machen, das wäre so ein bisschen komisch. Glaube ich auch, ja. Könnten sie, glaube ich. Also, sie haben irgendwie so, ich glaube, die Konferenz würde das mit sich machen lassen. So, aber es wäre trotzdem seltsam. Ja. Und alles andere. Keine Ahnung, was Tim Cook da will. Naja, es würde sich ja anbieten, da so dieses TV-Dings dann zu launchen. Weil das war ja irgendwie auch in dem Gespräch mit All Things Digital, als Steve da irgendwie meinte, hier, wir machen nichts mit Fernsehern und so. Also hier steht, das ist Cooks erstes Bühnenevent, das nicht von Apple oder einer Investorgruppe der Firma gelauncht wird. Hm. Also vielleicht ist er privat da. Meinst du? Bestimmt. Ich glaube nicht. Er spricht aber privat über Foxconn. Vorgestellt wird, glaube ich nicht. Aber muss fast. Ich glaube nicht, dass er sich als CEO davon stellt und irgendwas erzählt, dass sich der Markt transformiert. Und Apple macht sowas nicht. Ja, und wenn das Apple jetzt macht, dann ist es eine große Veränderung. Naja, mal abwarten. Wir werden es angucken. Wann ist es? Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Ich habe das wieder nicht mehr. 29. Mai. Ja, ist ja noch ein Weilchen hin. Genau. Ja, aber das wäre natürlich für diesen, also der Fernseher und sowas wäre da schon mit am Start. Vielleicht weiß man dann auch schon, wann die WWDC ist. Ja, genau, die WWDC wird jetzt nur noch über iPads übertragen. So. Oder nur über den Fernseher. Ich bin jetzt auf einer Konferenz, um alle Konferenzen zu beenden. Ja, also das ist ja auch so ein Ding, das ist ja auch immer noch nicht angekündigt, wann die ist. Nee, das macht mich schon auch ganz unruhig. Ich bin dafür, dass bei den Konferenzen in Zukunft das Publikum in die Konferenz gestreamt wird und nicht andersrum. Auch schön. Nee, aber wegen der WWDC, also da habe ich jetzt irgendwie letztens gelesen, es gibt ja auf Twitter diesen WWDC-Alerts-Account, der irgendwie verspricht, dass er twittert, wenn sobald es Tickets gibt und auch SMS schreibt und so. Und der hat wohl 9000 Interessenten mittlerweile und es gibt wohl 4000 Tickets. Ja. Ja, du hast mich ja gestern so ein bisschen so zum Herzstillstand gebracht mit deinen, oh toll, ich habe ein Ticket gekauft und musste weder in Schlange warten noch irgendwas. Ich habe da auf der Dick-Sick-End reingeschrieben. Nee, bei mir doch, war kein Hektisch. Hektisch? Hektisch. Wobei Hektisch hört sich an, als wäre es was zum Essen und das klingt auch gar nicht schlecht. Hektisch. Windscharf. Mit Bolognese. Ja, aber ich habe da gleich auf WWDC ansurfen müssen, ob da was geht. Trotzdem. Nee, dann schon. So auf Anschlag bin ich schon. Das ist echt anstrengend. Ja, das ist echt anstrengend. Mhm. Ich habe auch mittlerweile fast keine Lust mehr dahin zu fahren, weil es irgendwie so, also das wird ja nur Stress. Apropos anstrengend, ja. Noch ein Apple-Thema. Oh ja. Ja, Apple hat im Moment eine Kartellklage am Hals und schon seit einiger Zeit irgendwie ist es jetzt gerade die Anklageschrift klarer geworden. Die Klageschrift worden, ist veröffentlicht worden. Man kann da auch nachlesen, verlinken wir auch an der Stelle, weil es doch so sich ein bisschen schwierig darstellt, was denn eigentlich der Sachverhalt ist. Und zwar ist Apple damit angeklagt, zusammen mit, glaube ich, 5 Verlagshäusern, ja. Entsprechend Preisabsprachen im E-Buch-Segment zu machen. Gemacht zu haben, vielmehr. Mhm. Und worum handelt es sich? Es handelt sich um den Launch des iBook Stores und die dahingehenden Bedingungen, unter denen die Verlage damit rein sind. Und das ist wohl ausgehandelt worden in dieser Runde von Verlage, die damit rein wollten, zusammen mit Apple in irgendeiner Form, sagt zumindest das Department of Justice, steht in der Klageschrift. Und was Apple ja gemacht hat an der Stelle, war dasselbe Modell, wie es jetzt für App-Entwickler ist. Das heißt, wir kriegen 30% und ihr setzt den Preis, was ja an sich im Einzelhandel nicht so üblich ist. Also Einzelhandel ist ja normalerweise eher, ihr verkauft mir was und ich verkaufe es dann weiter und mache meine Marge drauf, so wie es mir lustig ist. Genau. Und das war bei Büchern vorher auch so und auch bei Amazon so, glaube ich, selbst bei EPUBs. Das heißt, das ist so der zentrale Punkt, um den es geht, dass dieses der Verlag selber bestimmt den Preis. Und der Zwischenhändler, das nennen sie jetzt dann ein Agency-Modell an der Stelle, im Gegensatz zu Wholesale, was dann so Einzelhandel Normalprogramm wäre, kriegt dann einen gewissen Prozentsatz davon. Genau, und was die Bücherverlage gemacht haben, war mit diesem Deal mit Apple dann weiter nach Amazon zu hüpfen und in andere Handelswege, Vertriebswege, die sie so haben, und haben sich selber auf dieses Modell festgefahren. Ja, und das ist das, was jetzt wirklich passiert ist. Und was auch wirklich in Amerika passiert ist, ist, dass die Bücherpreise dadurch gestiegen sind. Ja, also Amazon, die EPUB-Preise. EPUB, genau. Ja. Amazon hatte mal so eine Größenordnung, $9.99 für aktuelle Titel. Und inzwischen ist alles irgendwie bei 12, 13, 14, 15, ja. $16. Ja, und das ist ein bisschen komisch, warum ist es jetzt eine Kartellklage und so eine Preisabsprache? Was ist da eigentlich passiert? Die einzige Sache, die für mich da halbwegs schlüssig ist, ist eine Klausel in diesem Vertrag mit Apple, die sagt, okay, wenn ihr bei uns verkauft, könnt ihr es nirgendwo anders günstiger verkaufen. Das ist diese Most Favored Nation Regelung, oder? Genau, Most Favored Nation wäre der Begriff, der da genannt wird. Und das ist wirklich ja eine ziemlich fiese Klausel. Und wenn alle mitmachen, dann hast du auf einmal schon eine gewisse Preisabsprache zwischen den ganzen E-Book-Verkäufern auch damit. Ja. Umgekehrt ist, glaube ich, auch der Vorwurf vom DOJ an Apple und die Verlage, dass die Absprache quasi zwischen allen so stattgefunden hat, dass dieses Agency-Modell jetzt eingeführt wird. Und da weiß ich halt echt nicht, ob da so ein Schuh draus wird, ob man das soweit unterstellen kann, dass sich die überhaupt treffen mussten, um dieses Agency-Modell jetzt für sich zu entscheiden. Weil ich denke, von Apples Seite war relativ klar, hey, wenn wir den Verlagen jetzt anbieten, ihr könnt eure Preise festlegen und wir hauen da 30% drauf, dass die Verlage das mit Kusshand nehmen. Und umgekehrt denke ich, dass die Verlage halt auch gesehen haben, hier der App Store, da ist das so und so. Wenn die das für uns auch machen, dann ist das ja richtig cool. Also ich glaube nicht, dass die sich da in einem dunklen Zimmer, also für dieses Ding jetzt, in einem dunklen Zimmer treffen müssen und da verschwören müssen. Beides für mich an der Stelle die Kernfrage ist, wenn die sich getroffen haben und dann diese Klausel mit ihr verkauft, sind es woanders billiger. So, das ist euch recht und uns recht, weil dadurch gehen die Preise ein bisschen hoch und ihr habt ein Verhandlungsargument gegen Amazon an der Stelle. Was ja dann eben auch passiert ist. Also eine von den Verlagen hat sich ja bei Amazon mehr oder weniger quergestellt. Macmillan, oder war das? Macmillan, genau. Ja. Da gab es auch eine Zeit lang dann so, wo Amazon die Bücher nicht verkauft hat und sowas kurzzeitig mal. Und dann haben sie es durchgesetzt bekommen. Und das abgesprochen wurde, dann gibt es da, glaube ich, schon ein Problem. Das entsprechend dann auch Problem, geahndet wird dann. Ich weiß nicht genau, wie bei so einem Kartellprozess dann gearbeitet wird, ob die jetzt einfach Kohle zahlen müssen und dann war es das oder ob sie da irgendwie raus müssen. Keine Ahnung. Es ist auf alle Fälle so, dass sie jetzt da unter Anklage stehen und es hat zwischendurch mal, glaube ich, eine Situation gegeben, wo es um den Vergleich ginge, schon mal zu ziehen und da wollten sie eben nicht. Ja, und jetzt ist eigentlich dann spannend, was dabei rauskommt. An sich, wie gesagt, Fakt ist irgendwie, die EPUB-Preise in Amerika sind gestiegen. Und das ist, glaube ich, so der zentrale Anlass dann. Ja. Gleichzeitig war es aber so, dass eigentlich Amazon das Monopol für das ganze Zeug hatte und relativ alleine die Preise diktiert hat auch. Also irgendwie eine schräge Welt, dass jetzt nicht Amazon da in dem Kartellprozess angegriffen wird, sondern Apple. Aber ja, im Prinzip gehören beide angegriffen. Also ich glaube, diese Apple-Geschichte ist jetzt an sich schon eine richtige, die da stattfindet. Auch wenn ich eben in der Hauptsache das Problem bei Most Favored Nation sehe und nicht beim Agency-Modell. Aber ich denke auch, dass so ein Kartellding gegen Amazon schon früher oder jetzt auch später irgendwie schon auch sinnvoll wäre, weil die haben halt, also gerade dadurch, dass sie halt auch noch den Papiermarkt so im Rücken haben und da irgendwie mittlerweile der größte Verkäufer sind von Büchern, haben sie halt auch eine wahnsinnige Machtposition, um den Verlagen sagen zu können, hier, gibt uns mal einen Scheiß mal für die Hälfte. Ja. Sonst kommt ihr hier nicht rein und dann verkauft ihr auch nichts. Tja, und mir geht es immer noch so, dass ich ein ähnliches Gefühl habe bei EPUBs wie bei wie bei Musik am Anfang. Das muss günstig genug sein, ja, eigentlich. Und mir ist der Preis so von über 10 Euro an der Stelle für so einen EPUB, das ich dann nur auf meinen digitalen Geräten habe, ja, und dann vielleicht auch noch eingeschlossen in der einen oder anderen Plattform. Das ist einfach, das verliert gegen ein gedrucktes Buch. Ja. Also, wobei man muss auch dazu sagen, diese ganze Diskussion, das ist natürlich nur US-marktspezifisch. Also, da wollte ich gerade drauf eingehen. Da hast du was gesagt, was den deutschen Markt betrifft. Das ist natürlich im Interesse der Leute, dass das gedruckte Buch eben nicht gegenüber den EPUBs verliert. Deswegen wurde ja auch durchgedrückt, dass da die Buchpreisbindung in Deutschland auch für EPUBs gilt. Weil eben jetzt mit, und das ist ja das eigentlich das Traurige, das sind ja nicht die kleinen Buchhändler, die dann da aufschreien, sondern das sind halt so große Ketten wie Thalia mittlerweile, die so eine große Macht haben, dass sie eben da auch wieder die Regeln diktieren können und sagen, nee, ihr EPUBs sind so teuer, dass sich der Offline-Buchhandel eben noch lohnt. Ja, aber das ist genau dieselbe Geschichte wie bei der Musik und bei den CDs und so weiter. Ja. Das ist nicht das neue Medium nutzen, sondern das ist Territorium abstecken und irgendwie den Preis hochhalten. Auf eine ganz komische Art und Weise an der Stelle, finde ich. Ja. Und also die andere Situation, was ich auch interessant fand, dass zumindest in diesem Klageschrift auch beschrieben wird, dass wäre von Apples Seite her so die Aussage im Raum gewesen, okay, dann macht es teurer, ihr verdient mehr, wir verdienen mehr, ist doch super. Ja. Das ist so eine Haltung, die jetzt Apple gegenüber den Bücherverlagen hat, aber jetzt gegenüber uns App-Entwicklern nicht so. Ja? Also das ist schon so derselbe, irgendwie dieselbe Plattform, aber auf der einen Seite wollen sie halt was von dem Gegenüber und bei den Entwicklern ist es so, ist klar, dass sie es machen können, haben sie es so etabliert. Also das ist so. Ja, ist eine Frage der Machtposition jeweils. Ja. Und die Frage ist halt auch, willst du vielleicht, dass Bücher auch direkt verkauft werden? Und willst du da demjenigen, der das dann verkauft, noch mehr Macht in die Hand geben und die Verlage da weglassen, in Anführungszeichen? Was ja im Moment nicht geht, oder? Schon? Doch mit iBooks geht es. Mit iBooks würde das schon gehen. Also man kann auch als Einzelperson jetzt direkt EPUBs vertreiben, mal am Verlag vorbei. Ja. Aber es hat auch wieder andere Probleme dann natürlich, weil, also einerseits halt hast du dann gar nichts mehr zu sagen, so, also hast nicht, also so ein Verlag ist ja in gewissermaßen auch eine Interessensvertretung von vielen Autoren. Ja, und das hast du dann halt nicht mehr. Ja. Also alles schwierig. Man würde hoffen, dass so dieses Mittelsmann auflösen Probleme löst, aber es schafft halt auch neue leider. Ja. Weil wir aber noch Amazon erwähnt haben und ich zufällig in der Quarks & Co. gesehen habe, aus aktueller Zeit, ich hoffe, die ist noch nicht depubliziert, in diesem Moment, zu Logistik. Also Logistik. Eine ganz schöne Quarks & Co. Eine schöne Quarks & Co. depubliziert, weil die haben ja diesen Podcast. Kann sein, dass es nicht depubliziert wird, umso besser. Das Absurde ist immer, dass die Hälfte rausgeschnitten wird, weil man die Bilder genau nicht zeigen darf. Das ist auch immer seltsam. Also ich gucke das über die Mediathek, da lasse ich es downloaden. Und da wird sicher depubliziert, aber es gibt noch diesen Quarks & Co. Podcast. Könnte sein, dass es da länger läuft. Auf alle Fälle gab es da einen über Logistik und da haben sie auch mal kurz ein Segment über Amazon und wie die Lager so funktionieren und wie das versandt wird. So ein, weiß nicht, 5 Minuten. Das war sehr spannend. Geschichte und das fand ich recht hübsch. Also einfach so zu sehen, wie dieses Amazon-Lager aussieht, wie sie da rumfahren mit Scannern und wie in welchen Schritten das automatisiert ist, also und wie viele Menschen da noch beteiligt sind. Was ich da wahnsinnig faszinierend und sympathisch fand, war dieses das Lagern der Dinge ohne Konzept. Ja. So einfach, wo frei ist, der Computer merkt sich dann, hier in diesem Regal steht es und dann weiß ich, wo es ist. So eine App möchte ich gerne fürs iPhone haben, für meine Sachen. Ich meine, klar, die könnte ich einfach fotografieren, aber ich habe das gemacht mal bei einem Umzug, da habe ich alle Kisten, einfach die Sachen reingepackt, fotografiert und dann die Kiste zu und eine Nummer drauf geschrieben. Das hat ganz gut geklappt, als ich dann beim Auspacken wieder Sachen gesucht habe. Okay. Und so ungefähr ist das Konzept bei denen. Ja, cool. Ja, muss mal raussuchen, ob ich den Link dazu finde. Also die ist relativ neu, dann die müsste noch da sein. Schön. Ganz kurz, bevor du zum nächsten Teil kommst, wir haben in unserer Zuschauerredaktion. Unsere Zuschauerredaktion hat geschrieben, es gibt wohl auch schon jemanden, der das Google Glass mit anderen Mitteln nachgebaut hat. Da gibt es wohl auch ein ganz nettes Video, das haben wir hier, das kannst du dann auch mal verlinken. Sieht genauso albern aus, aber scheint wohl irgendwie zu funktionieren. Okay, interessant. Ja, verlinken wir dann an der Stelle. So. Und dann komme ich zu den Hörerkommentaren. Wir haben dieses Mal gar nicht so viele, dafür haben wir einen ziemlich langen. Und den spiele ich jetzt, aber ich weise darauf hin, ihr müsst diese 5 Minuten nicht voll machen, die Audiobuch da gibt. Nein, es wäre so, wie so, oh, jetzt macht der Dominik Musik. Das finde ich verwirrend. Egal. Also der ist fast 5 Minuten lang und das ist, finde ich, zu lang. Also lieber so 1,30 oder so, dann kann man da sich irgendwie besser reingrooven. Aber kann man jetzt nichts machen. Liebe Herren Coding Monkeys, lieber Herr Zeitweise. Ich habe 2 Anliegen. Eines betrifft Raketentechnik und das andere betrifft Politik. Raketentechnik. Vom iTunes-Sync versuche ich komplett wegzukommen. Den Leidensgenossinnen unter den Hörerinnen möchte ich einen Workaround vorstellen und euch weise, optimistische, flauschige Buben um einen Rat fragen. Meine mobilen Backups gehen auf iCloud, die Musik kommt von iTunes Match, Podcasts kommen per Instacast und Videos streame ich über AirVideo. Synchronisieren muss ich leider meine iBooks und Fotos über iTunes. Ich habe also in den Synchronisierungseinstellungen in iTunes nur Books und Fotos angeklickt. Das gilt auch für the new iPad und das iPhone 4. Beides funktioniert soweit ganz prima. Außer, dass ich bei der Umstellung alle Apps von den Geräten verloren habe und sie neu auf den Geräten selber herunterladen musste. Also iTunes hat sie gelöscht, nachdem ich angeklickt habe, dass er nicht mehr die App synchronisieren soll. Das ist aber kein Problem mehr. Das heutige Problem, was ich habe, ist, dass iTunes bei jedem Sync die Apps vom Gerät wieder in die Library übertragen möchte. Also den umgekehrten Weg, wo ich ja nicht mehr synchronisiere. Ich habe Transfer Purchases aus, genau wie den automatischen Download von Apps in iTunes. Also an sich wäre ja ein lokales Backup von meinen Apps eine ganz schöne Sache. Nur der Rechner, den ich habe, ist ein MacBook Air mit 128 GB Hauptspeicher. Also habe ich das Problem versucht zu umgehen, indem ich den Ordner Mobile Applications auf eine externe Platte verschoben habe und einen Hardlink an seiner früheren Stelle erstellt habe. Was dann den erstaunlichen Effekt hatte, dass iTunes beim Synken zwar anzeigt, dass Apps vom Telefon auf den Computer übertragen werden, im Ordner aber nichts ankommt. Und das passiert genauso, wenn der Hardlink auf einen Ordner auf der internen SSD zeigt. Also hat wohl nichts mit dem Filesystem oder so der externen zu tun oder sowas. Das Problem ist also quasi gelöst. Die Apps werden nicht übertragen beim Synken und der lokale Plattenspeicher wird gespart. Problem oder das Blöde daran ist natürlich, dass der Sync ein bisschen länger dauert, als er müsste, und ich werde dieses merkwürdige, dumpfe Gefühl nicht los, dass ich den Frieden mit Krieg erkämpft habe, wenn ihr versteht, was ich meine. Tja. Habt ihr ein Problem? Habt ihr für die beiden Probleme eine technische Erklärung oder vielleicht sogar eine Lösung? Besonders das mit den Hardlinks wundert mich schon sehr. Also sollte iTunes nicht einen Hardlink wie einen normalen Ordner behandeln? Also, weil die sind doch ganz tief im Filesystem drin sogar, oder? Gut. Dann zum Lob 1. An dieser Stelle möchte ich die erste von zwei Lobpreisungen loswerden. Ich schätze eure klaren Einschätzungen, den hohen Sachverstand zu Technik und Design in Verbindung mit der Zurückhaltung und Wertschätzung, die ihr der Netzsuppe gegenüber an den Tag legt. Vielen Dank dafür. Politik und das zweite Lob. In der letzten Sendung hat der Herr zeitweise über Medien und Politik gesprochen. Die Perspektive fand ich wirklich spannend und ich würde mir entweder mehr davon bei euch im Podcast wünschen oder einen regelmäßigen Politik-Podcast mit dem Herrn Zeitweise und einem Co-Host. Und das ist dann auch das zweite Lob, Marcel. Ich halte deine politischen Ausführungen für sehr bereichernd und unterhaltsam und wünsche mir mehr davon. Ich grüße euch herzlich aus dem Rheinland. Jonathan ist mein Name und Waldorf-Patriot heiße ich auf Twitter. Ja, danke für den Kommentar. Und fürs Lob. Und fürs Lob auf jeden Fall, Dank. Ja. Das habe ich jetzt irgendwie auch schon ein paar Mal gehört, dass er irgendwie ein zeitweise Podcast mit beliebigem Co-Host angefordert wurde. So mit Sidekick quasi. So solltest du dir mal überlegen, Marcel. Ja, wann? Ja, wann? Das ist immer welcher das Problem. Technik? Ja, jetzt habe ich aber schon wieder vergessen, um was es eigentlich ging. Es ging um iTunes und Hardlinks, oder? Es ging um iTunes und Hardlinks. Also die eine Geschichte, die mir da aufgefallen ist, Hardlinks zwischen unterschiedlicher Hardware geht eh nicht. Eigentlich. Hardlinks geht eigentlich nur innerhalb eines Volumens, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und es ist dann ein Softlink gewesen. Das ist mal das eine. Das andere, was ich mir vorstellen kann, ist, dass wenn du den Ordner, der da war, gelöscht hast und da was verlinkt hast danach, dass du das mit den Rechten verbuchselt hast, also dass irgendwie der Link mit zu wenig Rechten da entsteht und iTunes gar nicht schreiben kann, also versucht, aber nicht kann. Könnte, so. Ja. Mhm. Das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten kann natürlich iTunes auch beliebig schlecht programmiert sein, dass es beim Speichern diesen Link nicht auflösen kann, nicht folgen kann und bei jeweils der Kopieraktion von jeder einzelnen App dann in den Pfad kopieren will, der nicht existiert und deshalb da halt scheitert. Ja. Also weil, auch wenn das eigentlich auf der Dateisystemebene so passieren sollte, muss man doch die richtigen Dinge tun als Programmierer, damit man auch mit Links zurechtkommt. Halte ich an der Stelle auch für am wahrscheinlichsten, dass da Altlasten oder schlechter Code von iTunes das Problem ist. Kann auch gut sein, dass irgendwie das HFS-Alias sich gemerkt hat irgendwie und das dahin kopieren will und das gibt's gar nicht mehr oder keine Ahnung. In einer Library rumfuschen sollte man grundsätzlich nicht so sehr. Dafür kann man ja in iTunes auch die Library mittlerweile komplett auf eine andere Platte ziehen. Mhm. Sollte man sich dann vielleicht auch überlegen, wenn man zum Synken sowieso immer eine Platte anschließt, vielleicht auch gleich eine eigene Library mit Option, also mit Alt festhalten, iTunes starten und dann kann man eigene Libraries erstellen und auswählen. Und noch die eigentliche Frage, warum kommen die Einkäufe da zurück, obwohl man es gar nicht angehakt hat bei Transfer Purchases? Gute Frage. I don't know. Also die Frage, also eigentlich sollte genau diese Checkbox das verhindern, dass man die Einkäufe rübernimmt, aber es gibt ja die verschiedenen. Es gibt Bücher, es gibt Musik und Medien und so weiter. Mhm. Es könnte sein, dass es auch intern unterschiedlich gehandhabt wird. Mhm. Also dass dieser Dialog praktisch mehrfach kommt mit demselben schlechten deutschen Text oder sowas, wie auch immer. Oder englischen Text in dem Fall, ist in iTunes auch nicht recht viel besser. Das heißt, man könnte nochmal Reset All Device Warnings auf diesem Gerät machen und dann nochmal anstecken und gucken, ob man nochmal einen Dialog kriegt, den man mit Nein beantworten kann. Was mir auch noch komplett unklar ist, wie dieser Knopf funktioniert, frage mich nicht mehr. Weil ich hatte nämlich auch das Gefühl, mal da den Haken gesetzt zu haben mit frage mich nicht mehr und dann eine Antwort gegeben zu haben und er hat dann trotzdem im Anschluss bei jedem weiteren Anstecken trotzdem wieder das Gegenteil von dem gemacht, was ich eigentlich gesagt hatte. Ja, also vielleicht ist das auch so ein implizites Bejahen dann bei dem Dialog. I don't know. Weiß ich jetzt auch nicht, warum, vielleicht auch fürs Backup, keine Ahnung. Backup in iCloud dann anstatt, also gerade wenn es eigenständig sein soll, das Device, mal Backup in iCloud einstellen, vielleicht hilft es da auch an der Stelle. Ich habe bei mir gemerkt, nur um jetzt mal was so reinzumischen, dass bei meinem iPhone Wi-Fi-Sync an ist, obwohl ich es nie angemacht habe, dass ich auch auf dem Device gerade nicht ausschalten kann, sondern nur in dem ersten Screen in iTunes. Ich bin mal gespannt, was es dann ändert. Noch ein Hinweis, weil ich gerade im Chat lese, dass es da Probleme gibt. Wenn man eine iTunes-Library auf eine externe Platte auslagert, dann muss die immer da sein, wenn man iTunes startet. Ansonsten sucht sich iTunes eine andere Library und man muss wieder mit Option dann die externe Library auswählen, wenn man diese Platte wieder angesteckt hat. Also das ist mitunter schon ein bisschen nervig, aber gerade für den Anwendungsfall ist das ganz okay, denke ich. Ja, es gibt da glaube ich auch noch Third-Party-Tools, die Library switchen. Ja. Also die es ein bisschen automatisieren. Ja. Gut, kommen wir zum zweiten Audiokommentar. Der ist lustigerweise genau andersrum, nämlich der ist zweiteilig, obwohl er nur einteilig sein sollte. Mhm. Sprich, da hat jemand noch ein bisschen Nachtrag am Ende, deswegen spiele ich die gleich in Folge. Hallo Fanboys, hier ist der Kai. Ich wollte mal wissen, ob ihr dieses Problem auch habt. Und zwar, ich benutze jetzt seit einiger Zeit Instacast als Podcast-Player und höre meist immer im Auto. Wenn ich jetzt mal länger nicht Auto gefahren bin und abends von der Arbeit wieder heimkomme, habe ich natürlich viel mit dem iPhone gemacht. Ich steige ins Auto ein, drücke auf Play, also Doppeltap auf die Home-Taste, dann auf Play und dann spielt er den Audio-Podcast von Instacast nicht mehr weiter, sondern macht einfach irgendeine Musik aus meiner iTunes-Library auf. Das passiert aber nicht immer. Also ab und zu hat er auch noch den Instacast drin stehen, aber meistens nicht. Und ich wollte nur mal wissen, ob ihr vielleicht wisst, woran das liegt. Jo, ansonsten super Podcast, macht weiter so und wünsche euch noch eine schöne Woche. Hey Fanboys, hier ist nochmal der Kai. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu meinem vorherigen Bu. Wenn ich zum Auto zurückkomme und praktisch den Podcast von Instacast weiterhören will, habe ich ja im vorherigen Audioboo gesagt, dann wird ab und zu ein Random-Titel aus der Music Library gespielt vom iPhone. Ich habe über den Tag aber diese Music-App nicht benutzt. Also ich habe das iPhone zwar benutzt, was weiß ich, verschiedene Programme oder auch mal ein Spielchen, keine Ahnung, aber den Audio-Player vom iPhone halt nicht. Und dann finde ich es halt sehr komisch, dass wenn man abends oder so zu seinem Auto zurückkommt und es anschließt, dass dann irgendwas anderes gespielt wird, außer den letztgespielten. Ja, okay. Das noch dazu. Bis dann. Ciao. Ja, danke für die Klarstellung zum Schluss nochmal. Mhm. Ich denke, das ist normal und das ist rein technisch auch einfach zu erklären, aber trotzdem sehr verwirrend. Also ich kenne es auch. Okay, du hast eine rein technische, einfache Erklärung dazu? Ja, was heißt einfach? Also ich denke, Instacast wird halt irgendwann mal so komplett weggeworfen. wenn man zu wenig Speicher hat so auf diesem Gerät. Und dann merkt sich das Device auch nicht, dass man Instacast jetzt eigentlich anspielen sollte, wenn man da irgendwie weiter Play drückt. Und deswegen geht da irgendwie Musik an. Okay, also deine technische Vermutung ist, dass die API die Instacast benutzt, um im Hintergrund zu laufen, aber Musik abzuspielen, das Problem hat, dass wenn das Programm komplett aus dem Speicher entfernt wird, was ja ab und zu passiert, wenn es zu lange nicht benutzt wird, ja. Oder wenn zu speicherintensive Apps sehr speicherintensive Apps gestartet werden zwischendurch, also sei es ein 3D-Spiel oder was Ähnliches, dass sich dann das OS nicht merkt, dass es bei Instacast zuletzt war und dann nicht Instacast im Hintergrund startet. Und dann weitermacht, was auch interessant ist, kann es ja, glaube ich, auch gar nicht so. Insofern. Wie, also weitermachen kann es schon. Nee, aber was im Hintergrund starten. Achso, nee, das nicht. Also wenn es wirklich so weit rausgeworfen wurde, dass es gelöscht wurde, geht das wohl nicht. Es könnte sein, dass Instacast sich vielleicht zwischendurch mehr aufräumen könnte. Also dass es praktisch in dem Schlafzustand dann ja wirklich möglichst wenig Platz verbraucht, um dann eben nicht rausgeworfen zu werden. Also es kann sein, dass der Autor von Instacast daran schrauben kann und noch was tun kann ein bisschen. Schönen Gruß an Martin. Ja, genau. Muss aber nicht. Ja, kann sein, dass er alles richtig macht und trotzdem ist es halt das Verhalten. Ich habe das Verhalten nämlich auch schon mit anderen Apps, die im Hintergrund Audio spielen, gehabt. Also das ist jetzt kein Problem, das jetzt auf Instacast selber beschränkt ist. Was mir als Problemlösung nur mal einfallen würde, wäre, anstatt Play zu drücken, außen halt das Play vom Multitasking-Switcher zu benutzen, das ist irgendwie ein, zwei mehr, aber da sieht man dann, ob das Instacast-Icon dann noch da ist oder nicht als Standardmusikquelle und kann dann zumindest vermeiden, dass man jetzt ein beliebiges Musikstück hört. Ja, aber hilft halt so symptomatisch dann auch nicht. Für mich selber ist das Problem meistens dann, wenn ich am Kopfhörer die Play-Taste wieder drücke, weil dann will ich ja nicht mal ansatzweise irgendwo hingucken und dann, es kommt irgendeine Musik. Ja. Aber das passiert, glaube ich, auch bei Musiklisten, oder? Wenn die durchgespielt sind, dass danach nicht die Liste nochmal neu gespielt wird, wenn du Play drückst, sondern irgendwas. Das weiß ich jetzt gar nicht. Also mir passiert ich hatte schon öfter die Situation, da wollte ich einfach jetzt nochmal spielen und dann kam irgendwas. Ja, also das ging mir auch und ich weiß auch, dass ich aus der Playliste Pause gedrückt habe. Also diese Situation, dass die Musik-App denkt, sie muss jetzt irgendwas spielen, weil sie keinerlei Information mehr hat, kenne ich auch. Also es könnte auch sein, dass die Musik-App mal abstürzt im Hintergrund und sich wieder startet und dann auf einmal sagt, hallo, ich will da sein, ich bin die Hauptaudioquelle, geht mal weg, alle anderen. Weiß ich aber nicht. Also könnte auch ein iOS 5 Bug sein, so richtig so hardcore. Ja, also es ist auf jeden Fall, es kommt vor und wir kennen das Problem auch und das ist auch kein Instacast-spezifisches Ding. Also ich habe das auch schon mit anderen Sachen auch erlebt. Jo. Ja, so ist es. Schön. Das waren dann die Audiokommentare für diese Woche. Kommen wir zum Konsumteil. Es gibt schöne Dinge zu konsumieren. Ich fange am besten mal an, weil ich habe was ich noch gar nicht ausprobiert habe, aber was seit 2000... Das muss toll sein. Das muss voll super sein, vor allem seit 2007 wird schon gesagt, die ganze Zeit, wie toll es ist und es gewinnt ständig Preise und alle warten drauf, seit 5 Jahren. Und jetzt, heute Nacht, in der Nacht auf Freitag, also am Freitag kommt es dann raus. Es geht um Fes. Fes. Also die Kopfbedeckung des aktuellen Doktors. Genau. Was das ist, so ein bisschen, vor ein paar Jahren gab es ja diesen Hype mit 2D-Spielen, die in Wirklichkeit 3D sind. Ja, so, wie hieß es? Echo Chrome war so auf dem PlayStation-Netzwerk. Genau. Paper Mario natürlich. Paper Mario ein Crush war, glaube ich, auch eins, oder? Auf dem iPhone selber gibt es auch ein, zwei Rätselspielchen, die wir auch alle schon empfohlen haben, wo man im dreidimensionalen das Bild dreht und dann zweidimensional rumlaufen kann. Genau, und die Mechanik bei Fes ist da ganz ähnlich. Ja, man kann sich irgendwie so in der dreidimensionalen Würfelwelt quasi bewegen, aber auf jeder Würfelseite ist quasi nochmal eine 2D-Welt und muss da interagieren und spielen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, um was es genau geht. Ja? Und ich weiß auch genau gar nicht, wie cool, was man machen muss. Ich weiß nur, es wird ein super Spiel und es hat irgendwie schon 1000 Indie Awards gewonnen, schon vor Jahren. Und jetzt ist es dann irgendwann mal fertig. Das ist total eine absurde Situation, weil irgendwie sich alle freuen und keiner weiß genau, wie es dann wirklich wird. Also wir haben Trailer gesehen, glaube ich, schon öfter mal. Ja. Und die sehen auch recht cool aus. so eine 16-Bit-Optik. Mhm. So Super NES ja. von der Größenordnung. Und eben mit dieser aber dann trotzdem 3D-Dreh- und irgendwie Puzzle-Logik hoffentlich. Ich bin gespannt. Ja, wir sind alle gespannt. Aber ich habe eh keine Zeit. Aber das ist hoffentlich ja ein ganz kurzer Spiel. Wieder eine neue Plattform. Plattform? Für mich. Achso, Xbox. Ja. Okay. Eh die bessere Wahl eigentlich. Ach Gott, jetzt bist du religiösen, die religiösen, nicht auf der Xbox, sondern auf der PlayStation. Gibt es ja noch andere Spiele. Ja, ich habe Flower noch angespielt, weil das war irgendwie schon drauf, die Demo. Ja. Ich fand das ganz spannend, weil ich hatte die ganze, also ich habe nur dieses erste Level gespielt, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich kann nicht aufhören, aber es hat mich unglaublich genervt. Also ganz anders als bei Journey, wo ich wirklich cool dabei war, weil also du fliegst da ja so rum und du sammelst Blütenblätter ein und die Steuerung. Oh. Boah, ich fliege die ganze Zeit an den Blüten vorbei und dann muss ich wieder umdrehen und dann sehe ich sie nicht und von Weitem sehe ich nicht, welche also, Blüten schon auf sind und was nicht. Und das Schlimme ist, du musst ja alle Blumen finden in dem Level, damit es weitergeht. Und du siehst es nicht. Das heißt, du musst halt 800 Mal rumkurven. Lustigerweise, das hat mich trotzdem gepackt, aber es war gleichzeitig ein negatives Gefühl dabei. Ja, also das ist, man muss sagen, es ist eine Motion-Steuerung, also es ist der Six-Axis, den du da zum Steuern benutzt und das scheint dir nicht so zu liegen. Das ist sehr nett ausgedrückt. Nee, also so das Feedback und was dann passiert und so und wenn und auch wenn du die Blumen triffst, das macht schon Spaß. Ich habe mich immer gefühlt wie Luke Skywalker in Episode 4, so wenn ich in diesem Schützengraben dann, also wahrscheinlich wäre ich sofort gegen die Wand geknallt und der Todesstern hätte überlebt und Darth Vader wäre. Ja, aber bisschen ab vom Schuss. Ich habe bei Flower aber dasselbe Gefühl eigentlich. Also ich würde es gerne mit weniger Spielmechanik, also einfach mal nur die Hälfte der Blüten aufmachen müssen in jedem Level, dann würde ich es, glaube ich, noch durchspielen. Ja, vor allem, du kannst da so schöne Achterbahnflüge machen, weil manche sind so in der Reihe angeordnet, wenn du richtig triffst mit deinem, dann macht es Spaß, weil dann machst du Wump und da gibt es ja mal Force-Feedback dazu. Aber so genau diese Spielmechanik, wenn du eine Blume verpasst und einmal so ein 180-Grad-Drehung und wieder zurück machen musst, da habe ich auch immer dann nicht getroffen und war zu ungeduldig, weil du musst ja eigentlich gut drüber hinaus schießen und dann langsam dich drehen. Und ich meine, das passt irgendwie zur Stimmung vom Spiel, aber dass es so nervig ist, dann doch wieder nicht. Also ich habe das durchgespielt und ich fand das auch okay. Ja, ich fand das jetzt, also von der Steuerung her finde ich es jetzt nicht so super astrein, aber es hat dadurch, dass, also man fühlt sich halt wie der Wind, ja, irgendwie. Also ich, wenn ich das spiele, dann bin ich der Wind. Dann ist es auch okay, dass ich so jetzt nicht diese so hypergenaue Kontrolle habe. Genau, wenn meine Aufgabe dann auch nicht so hyperpräzise wäre. Weißt du, wenn ich der Wind bin, will ich keine chirurgische Operation machen. Ja? Sondern Trauma Center Flower Edition. Oh, ja. Oh, scheiße. Also das war gut, es wird, ich hatte auch das Gefühl, es wird ein bisschen einfacher, weil je mehr Blüten ich habe, umso leichter treffe ich was. Hm. Ich weiß nicht, ob das eingebildet war. Warum ich es jetzt eigentlich anspreche, ist, weil ich dich fragen wollte, es lohnt es sich trotzdem, das jetzt noch ganz durchzuspielen, sind die, weil ich war schon neugierig, was kommt jetzt nach dem ersten Level? Es hat definitiv eine sehr gute, wie heißt das auf Deutsch, Progression, also so eine Fortschrittskurve, eine sehr schöne. Mhm. Auch was die, man kann ja nicht sagen Geschichte, aber also was so die Entwicklung angeht. Ja, also da passiert noch viel und das ändert sich viel und das Setting verändert sich. Und gerade hinten raus fand ich das sehr befriedigend, so vom Gefühl her, das man bekommt, wenn man da irgendwie der Wind ist und da durchfliegt. Alles wird dann so ein bisschen, also ich spoile jetzt ein bisschen, aber es ist ja nicht wirklich ein Spoiler, weil es gibt dann nicht wirklich eine Story. Es wird dann so ein bisschen trister und industrieller noch und dann hat man halt so wirklich dieses Okami-Gefühl, ich begrüne jetzt irgendwie die Welt und bin irgendwie, ich mache alles fruchtbar und hinter mir blüht es und so und das macht Spaß. Ja, ich glaube auch für Profis, die mit dieser Art von Controller umgehen können, die entwickeln dann auch so ein Flow-Gefühl, schätze ich. Mhm. Aber so ein Typ bin ich dann halt nicht. Und ja, vielleicht musst du ihm noch so 2-3 Level einfach Zeit geben. Also ich habe es bei Journey gemerkt, da habe ich letztens mit einem gespielt, der war ganz neu, hat das zum ersten Mal gespielt, aber der hatte halt den Controller drauf. Ja, also der hat die Puzzles halt dann in Windeseile, ich versuche da irgendwie hochzukommen. Also das hat man schon gemerkt. Ja, ja. Wenn sich damit jemand gut auskennt. Ja. Naja, gut. Ja, also ich würde dazu raten, dem nochmal eine zweite Chance zu geben, aber. Ja, ich müsste es jetzt erst kaufen. Ja. Was nicht schlimm ist, weil denen nochmal Geld in den Hintern zu blasen, ist durchaus gerechtfertigt. Eben, die sind toll. Wir haben, als hätten wir es geplant, hat heute jeder eine Sache mitgebracht. So auch du, Dominik. Ich habe sie ja eingetragen. Du hast sie eingetragen, weil ich mitgebracht habe. Und zwar eine Musik-App, und zwar fürs iPhone, läuft aber auch auf dem iPad ganz gut. Die heißt Figure, ist von Propellerhead. Ja. Also den Jungs, die Reason zum Beispiel machen, für die Leute, die das kennen. Und das ist eine extrem schicke App, um elektronische Musik zu machen. Und genau, also die Oberfläche ist, finde ich, super schick. Mir ist sogar auf dem iPad gar nicht sofort aufgefallen, dass es nicht, nicht gedingst ist. Auf dem iPad 3, ja. Nicht gedingst. Oh, man könnte sowas jetzt auch anstecken, damit man es im... Wir können das bei Marcel mal anstecken. Ja, okay, da muss der Marcel jetzt ein bisschen spielen. So. Ja, jetzt wird es peinlich. Mach das vielleicht ein bisschen leiser. Ja, das ist der tolle Hessi-Knopf hier. So. DJ Marcel an den Reglern. Also man hatte so ein Trackpad quasi in der Mitte, wo man drei unterschiedliche Instrumente steuert mit. Also einmal Lead, Bass und Drums. Und da kann man dann irgendwie so lustige Effekte auch noch drauflegen. Und ist an sich irgendwie eine sehr schöne Art und Weise, mit Musik zu interagieren, finde ich, weil es kommt so halbwegs was bei raus, was man anhören kann. Also was so passiert ist, es gibt viele verschiedene Instrumente für Lied und für Bass. Also schon mal da zwei melodische Geschichten. Dann gibt es eben einen Drum-Track, bei dem man wiederum vier verschiedene Schlagzeuggeschichten an und aus und wirklich auch rhythmusmäßig einspielen kann. Und bei den Instrumenten finde ich besonders schön, dass die halt wirklich alle einen ganz eigenen Klang haben, der wirklich der sich wirklich gut anhört. Und dass an sich das ganze Figure auch so aufgebaut ist, dass du mehr oder weniger eine Tonart aussuchst und alles auch harmoniert, was du da machst. Also ist so, du kannst zwar steuern zwischen hoch, tief, laut, leise, glaube ich, an der Stelle oder je nach Instrument. Ja, du kannst so ein XY, so ein Chaos-Pad, das man da benutzen kann. Aber du bewegst dich immer innerhalb von einem Klangraum, der funktioniert. Ja, das ist schon mal das eine, was ich ganz schön finde. Und das andere ist, die Parameter, die du einstellen kannst, sind auch so gemacht, dass du gut was variieren kannst, aber trotzdem auch immer was ganz Hübsches hinbekommst. Also das eine ist das Rhythmus-Pattern, das gespielt wird, wenn du gedrückt hältst. Das andere ist, wie viel Oktaven so überstrichen werden von den Noten her. Und was war das letzte dann noch an der Stelle? Das habe ich nicht ganz verstanden, aber Schaffel, dann gibt es auch noch so Tweaks, da kannst du irgendwie Cut-Off und solche Sachen. Genau, und du kannst auch pro Instrument dann auch noch ein bisschen andere Einstellungen machen und alle eigentlich in diesem schönen, zugänglichen Interface. Und echt schicke Sache, kostet glaube ich 1 €. Also zwei, so, glaube ich. Zwei. Oh. 79 Cent, oder? Ich dachte 79 Cent, echt? Aber vielleicht war das nur ein Einführungsangebot, also ist relativ frisch. Stimmt, das war 1 €. Ja. Ist für mich neben B-Board so das zugänglichste dieser Instrumente auf dem Gerät. Also ein Nachteil ist, du kannst es nicht irgendwie sichern oder so. Hat aber eine ganz nette Funktion zum Live-Spielen sozusagen. Also du kannst erstmal so ein Grundding aufbauen und recorden und dann kannst du live spielen und gleichzeitig recorden und dann zum Beispiel die Lead ändern und die kannst du wieder rückgängig machen. Also es gibt ein paar Sachen, die sind ganz nett, wirklich um live ein bisschen Variation reinzubringen, dann zu springen, zu den Drums zum Beispiel, da ein bisschen Variation reinzubringen und so weiter und wieder zurück. Und vor allem, es macht halt viel Spaß, es einfach auch zu bedienen beim Zuhören. Die Musikstücke sind dann ziemlich simpel und so, aber ja, es macht einfach Laune. Ja, das ist mir so ein meditatives Ding auch. Also wenn ich solche Sachen aufmache, dann bin ich irgendwie eine halbe Stunde weg meistens. Ja. Oder für einen kurzen Jingle oder so ist es auch ideal. Ja, also stimmt. So eigentlich, Den musst du dann halt über Cinch rausschleifen. Genau, das musst du halt machen. Also du kannst den Ding nicht komplett. Ja, Klinke. Nicht Cinch. Ja, vielleicht ist es auf der anderen Seite Cinch. Ja, du brauchst einen Adapter. Oder Cinch. Cinch. Heißt das nicht Cinch? Ja, bevor wir hier die babylonische Sprachverwirrung endgültig ausrufen, verabschieden wir uns dann, glaube ich, auch schon fast. Genau. Ja, aber wir übersteuern jetzt auch, sagt uns der Chat, dann passt es ja. Das ist gar nicht wahr. Letzter Bestimmt Moment, nicht. Das Musikstück spielt nicht weiter, wenn du in den, wenn du aus der App rausgehst. Ja, das tut's nicht. Ja. Nur so zur Info. Ja, das war der Nachschlag. PS, wir brauchen PS. Vor allem, das muss ich jetzt noch sagen. Okay. Am Schluss muss ich das jetzt noch sagen, nachdem ich dem Tim Pritlove zugehört habe. Der hat nämlich ja gesprochen über Podcasting-Formate und was es da so gibt. Im Deutschlandradio. Oder? Ja, ich glaube. Die Radio wissen genau. Alles, glaube ich, ja. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir so gar nichts probieren. Mal so an neuen Ideen, irgendwelche komischen Rubriken. Rauschmeißer. Ja. Darfst du jetzt machen, den Rauschmeißer. Ja, der Rauschmeißer kommt doch nach. Der ist doch, ja, eben, der kommt erstens, also, aber der ist doch auch alt, der ist doch nicht neu. Und außerdem probieren wir die neuen Dinge ja mit neuen Podcasts aus. Es ist halt ein bisschen langsamer Innovation. Ach, unsere anderen Podcasts, ja. Also bitte, ich meine Pony-Podcast. Ja, du mit deinen 20, das weiß ich. Ja, ja? Die Brummschleife war auch ein Experiment. Genau. Ein frisches. Naja, nicht mehr ganz so frisch, aber. Frisch war die Brummschleife, glaube ich, noch nie. Die, doch, die war doch immer frisch. Direkt. Live und direkt. Live. Ja. Ja. Wir schweifen nicht nur ab, wir gleiten auch ab, glaube ich. Ja. Ja. Bevor uns Tim noch einschläft. Bevor uns Tim wieder einschläft, sagen wir auf Wiedersehen und gute Nacht. Auf Wiedersehen. Ahoi. Don't call it a comeback, I'll have hair for years. I'm scared. I'm scared that my abilities are gone. I'm scared that I'm gonna fuck this up. And I'm scared of you. I don't want to start, but I will. This is an invocation for anyone who hasn't begun, who's stuck in a terrible place between zero and one. Let me realize that my past failures at follow-through are no indication of my future performance. They're just healthy little fires that are going to warm up my ass. If my FILDI is strong, let me keep him in a velvet box until I really, really need him. If my FILDI is weak, let me feed him oranges and not let him gorge himself on ego and arrogance. Let me not hit up my Facebook like it's a crack pipe. The browser closed. If I catch myself wearing a tutu, too fat, too late, too old, let me shake it off like a donkey would shake off something it doesn't like. And when I get that feeling in my stomach, you know, the feeling when all of a sudden you get a ball of energy and it shoots down into your legs and up into your arms and tells you to get up and stand up and go to the refrigerator and get a cheese sandwich, that's my cheese monster talking. And my cheese monster will never be satisfied by cheddar. Only the cheese of accomplishment. Let me think about the people who I care about the most and how when they fail or disappoint me, I still love them, I still give them chances, and I still see the best in them. Let me extend that generosity to myself. Let me find and use metaphors to help me understand the world around me and give me the strength to get rid of them when it's apparent they no longer work. Let me thank the parts of me that I don't understand or are outside of my rational control, like my creativity and my courage. And let me remember that my courage is a wild dog. It won't just come when I call it. I have to chase it down and hold on as tight as I can. Let me not be so vain to think that I'm the sole author of my victories and a victim of my defeats. Let me remember that the unintended meaning that people project onto what I do is neither my fault or something that I can take credit for. Perfectionism may look good in his shiny shoes, but he's a little bit of an asshole and no one invites him to their pool parties. Let me remember that the impact of criticism is often not the intent of the critic. But when the intent is evil, that's what the block button's for. And when I eat my critique, let me be able to separate out the good advice from the bitter herbs. But a big impact on a few is really more than a small impact. Let me not think of my work only as a stepping stone to something else. And if it is, let me become fascinated with the shape of the stone. Let me take the idea that has gotten me this far and put it to bed. What I'm about to do will not be that. But it will be something. There's no need to sharpen my pencils anymore. My pencils are sharp enough. Even the dull ones will make a mark. Warts and all. Let's start this shit up. And God, let me enjoy this. Life isn't just a sequence of waiting for things to be done.